Aus Washington berichtete Klaus Remme. Der Westen und der Iran, darüber sprechen wollen wir nun mit dem grünen Spitzenkandidaten Jürgen Trittin. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Trittin, können Republikaner auch einmal recht haben? Ich glaube, die Republikaner haben uns einen Teil des Problems eingebrockt. Insofern rufen sie jetzt, haltet den Dieb. Man hat über Jahre hinweg die iranische Außenpolitik ausschließlich und oder die Politik gegenüber dem Iran nicht als ein Dialogangebot an die iranische Zivilgesellschaft verstanden, sondern als eine Politik der Isolierung. Und das hat die Opposition im Iran immer wieder zu einem nationalen Schulterschluss mit Ahmadinejad gezwungen. Dieses ist aufgebrochen. Dass dieses aufgebrochen ist, hat auch zu tun mit der geänderten Politik der USA durch Barack Obama gegenüber dem Iran. Das Signal, dass die Menschen des Iran Bestandteil einer solchen Welt sind, hat sicherlich vielen Demonstranten Mut gemacht und mit zu diesem Aufbruch beigetragen, den wir gerade dieser Tage erleben. Nun könnten aber auch die Republikaner aus ihren Fehlern gelernt haben. Das schließen wir grundsätzlich nicht aus. Nichtsdestotrotz, wir müssen tatsächlich eine sehr schwierige Politik hier machen. Wir müssen nämlich Sorge dafür tragen, dass Menschenrechtsverletzungen in dieser Form in keiner Weise zu dulden sind. Und wir müssen gleichzeitig genau den Fehler vermeiden, den die alte Iran-Politik der USA gehabt haben, nämlich indem sie Demokratie, Menschenrechte, das Recht auf Glaubensfreiheit schlicht und ergreifend als etwas darstellen, was sozusagen Bestandteil einer Einkreisungs- und Angriffsstrategie auf den Iran ist. Dieses Fehler nicht zu wiederholen, das ist sicherlich nicht einfach, aber umso notwendiger, gerade in diesen Tagen, wo ja die Bewegung im Iran, die demokratische Bewegung, die ihre ersten Erfolge erzielt. Nichts anderes ist das Eingeständnis des Wächterrates, dass offensichtlich in 50 Städten mehr Leute, also mehr Stimmzettel es gegeben hat, als Wahlberechtigte da sind. Hier zeigt sich, dass der Aufstand erste Wirkung zeigt. Nun geht es in unserem Gespräch, oder soll es gehen, Herr Trittin, ja um die Frage, wie deutlich, wie klar darf der Westen gegenüber Teheran formulieren? Wie deutlich darf er denn sein? Ich darf ganz deutlich sagen, das geht nicht. Man kann auf Demonstranten nicht schießen, man darf keine Wahl fälschen. All dieses ist nicht akzeptabel, aber er darf an dieser Stelle eines nicht tun. Er darf nicht die Opposition sozusagen als eine von außen gesteuerte erscheinen lassen. Tatsächlich neigt gerade das Regime von Ahmadinejad dazu, Widerstand gegen seine herausbildenden autoritären, diktatorischen Elemente zu denunzieren, als von Westen initiiert und ähnliches. Dort demonstriert nicht der Westen, dort demonstrieren unter anderem gläubige Muslime, Mullahs, unter Berufung auf Allah für Wahrheit und Gerechtigkeit. Aber wenn deutliche Worte gefunden werden, Barack Obama hat das ja jedenfalls in Teilen jetzt versucht, im Gegensatz zu den europäischen Hauptstädten, besteht da nicht die Gefahr, dass die Opposition zusätzlich verfolgt wird? Nein, ich glaube, dass wir an der Stelle ganz Klartext reden müssen. Und Klartext heißt, das ist nicht zu akzeptieren. Und hier gibt es auch keine, wie bei jeder Menschenrechtsauseinandersetzung, keinen Grund, irgendwelche Zurückhaltung an der Stelle zu üben. Das ist aber etwas anderes als das, was über Jahre hinweg von den Republikanern praktiziert worden ist. Die Berufung auf moralische Werte mag John McCain zu Recht für sich beanspruchen, für die US-Außenpolitik gegenüber dem Iran, die ja über Jahre hinweg nicht nur mit Worten gehandelt hat, sondern im Lande, im Iran selber sogar terroristische, militärische Aktivitäten unterstützt und finanziert hat, wäre ich da etwas zurückhaltend. Der neue Präsident hat ja einen Schritt nach vorne gemacht, einen Schritt auf die arabischen Staaten zu, aber auch eben einen Schritt auf den Iran zu. Droht jetzt nicht die Gefahr, wenn man zu deutlich wird? Wir reden ja jetzt ein bisschen im diplomatischen Kontext, dass der Gesprächsfaden, den man gerade versucht zu knüpfen, dann doch wieder konterkariert wird. Nein, nicht gerade, wenn man deutliche Worte spricht, muss man dieses verbinden mit einer Strategie des Dialogs. Selbstverständlich hat in den USA Sam Nunn und andere völlig recht. Sie sagen, am Ende des Tages werden alle Probleme nur zu lösen sein, wenn man im Dialog bleibt, auch mit dem Iran bleibt, wahrscheinlich, wenn man so weitergeht, auch noch eine Weile mit den dort Herrschenden sich auseinandersetzen muss. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass hier tatsächlich ein Weg aufgemacht worden ist von der iranischen Zivilgesellschaft, die uns rausbringt aus einer Wahrnehmung des Iran, die wir eigentlich alle viel zu leicht reduziert haben auf Atom und Ahmadinejad. Es geht um eine sehr komplexe Gesellschaft, um eine sehr vielfältige Gesellschaft, und die Vielfalt dieser Gesellschaft erfordert auch ein vielfältiges Politikangebot. Und deswegen fand ich die deutlichen Worte von Barack Obama, wie das Dialogangebot an den Iran, an die Muslime der Welt, so wertvoll. Wie kann denn die iranische Opposition vom Westen produktiv unterstützt werden? Ich glaube, der Haupt- und das Hauptelement, was hier ist, ist tatsächlich dafür zu sorgen, dass der Versuch, diese Opposition mundtot zu machen, sie zu verschweigen, sie also nicht nur zusammenzuknüppeln, sondern ins Vergessenheit zu bringen, dass dieser Versuch aktiv mit durchbrochen wird, indem Öffentlichkeit hergestellt wird, indem auf dieses Land verwiesen wird, indem klar gemacht wird, ihr seid an dieser Stelle nicht allein, sondern die Welt schaut auf den Iran, und es schaut nicht nur neutral, anteilslos dort, sondern mit der Anteilnahme für diejenigen, die für Recht und Freiheit streiten. Aber nach diesen doch recht deutlichen Worten von Barack Obama, Herr Trittin, hat Ahmadinejad gleich reagiert und gesagt, da sind sie wieder, die Imperialisten. Das ist ein Dilemma. Das ist die übliche Reaktion. Mich würde das auch an dieser Stelle nicht wundern. Nichtsdestotrotz bleibt die Frage, ob dieser Mechanismus noch funktioniert, in dem Moment, wo sich ein amerikanischer Präsident auf die Seite der iranischen Bevölkerung stellt, zu behaupten, die iranische Bevölkerung sei eine vom Westen gesteuerte. Würden Sie Jürgen Trittin als Außenminister vorsichtiger sein? Nein, ich halte diese jetzige Art und Weise, wie hier auch und gerade vom US-Präsidenten agiert wird, völlig richtig. Dialogangebot, Gesprächsfähigkeiten nach Teheran aufrechtzuerhalten, aber bei dem Gespräch die klaren Worte nicht zu unterlassen. Reden wir über die Kanzlerin. Die hatte in einer ersten Reaktion gesagt, sie ist eher enttäuscht. Reicht so etwas? Ich finde, eher enttäuscht ist milde gesagt. Hier ist offenkundig Wahl gefälscht worden, und es ist, als Menschen sich dagegen aufgestanden haben. Man darf übrigens auch gegen Wahlergebnisse, wenn sie nicht gefälscht sind, in einer Demokratie demonstrieren. Das muss man mal in Richtung Khamenei sagen. Die Demonstrationsfreiheit ist eine unbeschränkte, hängt nicht an der Frage der Wahlfälschung, aber an dieser Stelle Klartext zu reden und zu sagen, jawohl, hier sind offensichtlich Wahlen gefälscht worden, und es ist notwendig, dass es eine Überprüfung dieser Wahlen gibt und diese Überprüfung tatsächlich auch international nachvollziehbar geschieht. Das ist, glaube ich, Standard, und der Standard sollte auch im Amte so geäußert werden. Wenn die Opposition jetzt weitermacht, eine Fortsetzung der Proteste sind ja zumindest angekündigt, droht dann eine Eskalation der Gewalt? Das kann zurzeit Ihnen niemand seriös sagen. Ich bin mit dem Signal, das aus dem Wächterrat kommt, zurzeit sehe ich erst einmal ein Eingeständnis des Regimes. Das bringt allerdings den religiösen Führer, der sich am Freitag ja sehr ostentativ hinter Ahmadinejad gestellt hat, in eine schwierige Situation. Wenn er sagt, es hat einen überwältigenden Wahlsieg gegeben, nun der Wächterrat feststellt, dass offensichtlich in 50 Städten manipuliert worden ist, das führt in eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung, von der, glaube ich, zurzeit niemand weiß, wie sie am Ende des Tages ausgehen wird. Wir können alle nur hoffen, dass es dort zu einer friedlichen, nicht zu einer gewalttätigen Entwicklung kommt, und dass diese Entwicklung am Ende darin endet, dass, wenn festgestellt wird, dass Wahlen so massiv gefälscht worden sind, sie am Ende dann wiederholt werden müssen. Der außenpolitische Sprecher der Grünen bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Vielen Dank, Jürgen Trittin. Ich danke Ihnen.